Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Es gibt wieder eine neue Ausgabe und ich habe natürlich wieder einen ganz tollen Gast bei mir. Das ist diesmal Julia Meinen. Ihr kennt sie sicherlich, Anime-Fans sicherlich, als Ayumi aus Detective Conan, Yui aus K-On! Oder Lifa aus Sword Art Online und natürlich noch einigen Rollen mehr. Hallo Julia. Ja, hi, grüß dich. Freue mich, dass ich dabei bin. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, dass es geklappt hat. Und das wird bestimmt ein richtig klasse Interview. Na, da bin ich überzeugt. Wie bist du denn zum Synchronsprechen gekommen? Ja, ich habe mit 10 angefangen. Und bevor ich Synchron gemacht habe, habe ich schon fürs Kinderfernsehen gearbeitet. Und für den ehemaligen SFB damals in Berlin. Und nachdem ich das gemacht hatte, hat mich meine Tante, die Katerin ist, gefragt, ob ich nicht auch mal mit Synchron ausprobieren möchte, wenn ich eh schon beim Fernsehen bin und so viel rumlaber. Und dann hat sie mich einfach mitgenommen zum ersten Sprechen und das war mit 10 und seitdem mache ich das bis heute und habe nicht einmal zwischendurch aufgehört, mache das jetzt seit über 20 Jahren und es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang, wirklich. Was war denn deine erste Rolle dann? Also meine erste richtige Rolle, das waren glaube ich 35 Takes, da habe ich mich tierisch gefreut, als ich dann wusste, ja, jetzt geht's mal wirklich um was Großes. Das war ja damals für mich was ganz Besonderes. Das war ein Mädchen in einem Spielfilm, das entführt worden ist. Und ich glaube, der Film hieß Killing Annie. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also ich musste ein kleines Mädchen synchronisieren, was entführt wird und was aber eigentlich von ihrem Entführer sehr geliebt worden ist. Also ich fand den den Entführer sehr, sehr nett und ja, das war mein erster Film. Und der hat dir auch sofort gefallen, der Film, das ist doch auch gut. Ja, oder die Rolle. Also ich war ganz, ganz stolz, dass ich da eine größere Rolle hatte endlich mal und ich konnte ihn mir dann, aber als er gesendet wurde, ich konnte ihn mir nicht angucken. Also das konnte ich erst mal so ein paar Jahre später. Ich musste mich dann auch erstmal an die Stimme gewöhnen, wenn man sich dann selbst hört. Das weiß ich noch, das war mir ein bisschen peinlich damals als Kind. Was fällt dir denn bei deinem Beruf dann persönlich leicht und was eher nicht so? Das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich fällt mir alles relativ leicht, was immer ein bisschen, ja sagen wir mal, ein bisschen unangenehm ist, aber es ist eigentlich auch schon zu viel gesagt. Ich mag nicht Kuss- und Liebesszenen zu synchronisieren. Das ist immer so ein bisschen, ja, ein bisschen heikel und ein bisschen unangenehm und aber da muss man durch. Das ist ja bei den Schauspielern, wenn die da die Filme spielen und diese Szene auch spielen müssen, das ist den meisten ja auch unangenehm, aber eigentlich macht mir alles Spaß. Über Weinen, über Lachen, über Schreien, das ist immer, macht eigentlich alles Spaß. Gibt es denn vielleicht eine ganz bestimmte Rolle, die du unbedingt mal sprechen würdest oder was du dir gar nicht vorstellen kannst zu synchronisieren? Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwas zu synchronisieren. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich meine, die Rolle wird ja schon gesprochen, aber wenn ich mir aussuchen dürfte, wen ich gerne synchronisieren würde, dann wäre es die Khaleesi aus Game of Thrones. Also das wäre super. Die würde ich sehr gerne mal synchronisieren. Ich finde die Serie toll, ich finde die Rolle toll. Ja, definitiv. Und auch hervorragend gesprochen. Absolut, absolut, total. Also ich finde die Serie von den Stimmen her, von der Synchronisation her wirklich grandios. Also wirklich klasse. Also gerade auch diese Fantasiesprache, die ja auch bei Game of Thrones ist. Richtig. Das ist, glaube ich, ziemlich schwer zu machen. Also dass man das so, also ich stelle mir das schwierig vor. Ja, also ich finde ja, sie klingt ja so ein bisschen spanisch, diese Fantasiesprache. Aber wenn man Sprecher ist und Profi ist, dann schafft man das auch. Und in den allerschlimmsten Fällen gibt es immer noch eine Sprachberatung dazu. Also jetzt in dem Fall, wenn das eine Fantasiesprache ist, dann natürlich nicht. Aber wenn man jetzt mal was Spanisches oder was Italienisches synchronisieren muss, bekommt man auch ganz oft eine Sprachberatung ins Studio gestellt. Also da man lässt einen nicht irgendwas sprechen, was dann nachher falsch ist. Also da gibt es keine Probleme. Das ist ja auch interessant. Mhm. Wenn man vielleicht auch mal Akzente sprechen muss? Genau, genau. Also ich habe jetzt gerade auch eine Rolle gehabt, die etwas Spanisch geredet hat. Und das Gute ist aber, dass ich selber ein bisschen Spanisch früher in der Schule hatte. Da brauchte ich das nicht. Aber für solche Fälle bekommt man immer eine Sprachberatung. Ich musste mal ich glaube, das war bei CSI oder bei Cold Case. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da habe ich eine russische Prostituierte gesprochen und da hatte ich einen russischen Sprachberater mit im Atelier, dass ich diesen russischen Akzent auch wirklich da hinsetze, wo er hin muss, dass sich das dann nicht furchtbar anhört. Also der hat mir dann da zur Seite gestanden. Das war sehr lustig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. weil gibt natürlich nichts Peinlicheres, als wenn man versucht, in einer anderen Sprache zu sprechen oder mit anderen Akzenten zu sprechen und dann ist das an den vollkommen falschen Stellen und dann denkt sich ja wirklich jeder Spanier, Italiener, Russe, der das dann hört, der denkt sich, mein Gott, wer hat die denn dahingestellt? Also das ist ja ganz furchtbar. Deswegen versucht man da wirklich, das so professionell und echt wie möglich zu machen. Gibt es denn vielleicht einen bestimmten Charakter oder Figurentyp, auf den du gerne von den Studios besetzt wirst? Ja, das gibt es. Ich werde sehr, sehr oft auf die fiesen, gemeinen Mädchen besetzt, auf die kleinen Miststücke sozusagen. Also ich bin meistens die Tussi oder die Zicke und ich muss sagen, das finde ich aber auch sehr, sehr gut, weil das macht mir unglaublich viel Spaß. Also die ganz sanften Engelchen, die mache ich meistens nicht. Also ich bin dann wirklich die dann die Widersacherin ist und die dann doch ein bisschen biestig angelegt sind. Und ich finde das aber auch ganz gut, weil das sind gerade die Rollen, die mir am meisten Spaß machen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ganz oft so, ich bin ja dunkelhaarig und ich werde auch meistens auf Dunkelhaarige besetzt. Also das hat jetzt gar nichts mit der Stimme zu tun. Das ja. ist immer ganz, ganz lustig. Da spielt Optik doch irgendwie eine Rolle, obwohl es ja eigentlich gar nicht dazu gehört. Aber es ist doch irgendwie so. Es ist ganz lustig. Das ist interessant, ja. Das hatte ich bei Jennifer mit der Farbe Pink. Die wird ganz gerne auf pinke Figuren besetzt. Naja, dadurch, dass sie ja Pinky spricht, ne, genau. bei den Ponys bleibt das dann wahrscheinlich dann doch irgendwie hängen und ja, das ist, jeder hat da irgendwie so seine Charge und sein Genre, in dem er dann da oft besetzt wird. Schon witzig, ja. Was ist denn so der größte Unterschied zwischen realen Filmen und eben Zeichentrick und Anime? Also der größte Unterschied liegt wirklich in der Synchronarbeit. Dadurch, dass man bei den realen Filmen wirklich sehr viel extremer die Lippenbewegungen der Münder sieht und es auch ziemlich genau passen muss, sind die realen Sachen etwas schwieriger zu synchronisieren, weil bei Zeichentrick, da schließen sich einfach die Münder und gehen wieder auf. Das ist alles ein bisschen einfacher zu machen und bei dem realen, da muss man schon wirklich darauf achten, dass man wirklich die Labiale richtig trifft und dass es halt so echt wie möglich aussieht, also so, dass es fast deutsch aussieht. Das ist eigentlich so für den Sprecher den größten Unterschied, aber ich sag jetzt mal von der Intense her und so weiter, ist es eigentlich egal, weil man sollte jede Rolle, egal ob Zeichentrick oder real, mit der gleichen Professionalität sprechen. Also wenn ich jetzt Zeichentrick mache, strenge ich mich genauso an wie bei realen Sachen. Also da mache ich gar keine Unterschiede. Was gefällt dir denn am Synchronsprechen am meisten? Dass man, wenn man eine Rolle spricht, also meistens bei den Serienrollen, dass man dann irgendwann der Rolle eine ganz eigene Note gibt. Also man muss natürlich schon gucken, wie ist die Rolle angelegt und wie soll sie sein, wie ist sie im Original. Aber bei den Serienrollen fängt man irgendwann an, den Rollen doch eine kleine persönliche Note von einem selbst zu geben. Und ich finde, es gibt so einen Punkt, wo man dann merkt, das ist jetzt meine Rolle und jetzt hat sie eine kleine Eigenschaft von Julia drin. Also so ein ganz, ganz bisschen, was dann von mir ist. Und wenn man dann merkt, jetzt habe ich ihr so ein ganz, ganz kleines eigenes Merkmal gegeben. Das ist eigentlich so für mich das Tolle und dass man wirklich sich von jetzt auf gleich in Emotionen versetzen muss. Man muss von jetzt auf gleich das machen, was die Rolle macht und dass man einfach Schauspiel hat in dem Moment. Das ist ja nichts anderes, als wenn man auf die Bühne geht, nur dass es halt eben im Studio vor dem Fernseher passiert. Und sobald das Rotlicht an ist, ist man in seiner Rolle und man spielt und das ist für mich eigentlich das Schönste. Wie ist das denn dann? Ist das denn dann ein großer Unterschied, wenn man einen Charakter, ich sag mal einen Seriencharakter, über eine sehr lange Zeit spricht oder ob man eben ja jeden Tag eine andere Figur aus einem Film spricht? Ja, das ist schon ein Unterschied, weil dadurch, wenn man nur einmal spricht und die Rolle nur einmal vorkommt, dann macht man das und man gibt natürlich alles und man ist professionell und dann hat man es aber auch ganz schnell wieder vergessen, weil es ist ja dann fertig und wenn man eine Serienrolle hat, je länger man diese Rolle hat, desto leichter fällt sie einem zu sprechen und was ich gerade meinte mit dieser individuellen Note, die man dann reinlegt und manchmal kann man dann auch schon mit den Regisseuren oder der Regisseurin, je nachdem, wer da gerade sitzt, kann man auch sagen, du, pass auf, das ist ja meine Rolle, kann ich nicht auch mal versuchen, das und das zu machen? Also da kann man schon manchmal noch ein bisschen abweichen oder sagen, ich würde das mal gerne so und so ausprobieren. Und es wächst einem die Rolle natürlich viel, viel schneller ans Herz, wenn man die in mehreren Folgen oder über mehrere Staffeln spricht. Ja. Das ist eigentlich, deswegen mag ich Serienrollen auch am liebsten, weil am liebsten. Okay. Da kann man sich so schön, schön weiterentwickeln sozusagen und man kann dem immer was Persönliches einhauchen. Ja, so gerade so Seriencharaktere machen dann ja auch eben einiges durch, die haben ja auch viel mehr Raum. Richtig, genau. Also mir hat zum Beispiel, das fand ich, obwohl es nur eine Staffel lang war, das fand ich sehr, sehr schade, dass es dann keine weitere Staffel mehr gab. Ich habe die Lucy in Scrubs in der letzten Staffel, die habe ich so wahnsinnig gern gesprochen. Die fand ich Ja. so toll. Ja, JD quasi in weiblich war das ja. Genau. Und ich fand, die war so süß naiv und dann aber natürlich auch gleichzeitig klug und dann tollpatschig. Also die hatte so viele Facetten in einer Rolle und das fand ich wirklich richtig toll. Aber dann war es ja leider nach einer Staffel, war es ja dann vorbei, beziehungsweise es war ja die Abschlussstaffel von Scrubs. Aber das war zum Beispiel eine Rolle, die mir gleich von Anfang an richtig gut gefallen hat. Weil du wahrscheinlich dann auch ein Scrubs-Fan so warst, es gerne geguckt hast, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich war bis dahin eigentlich gar kein Scrubs-Fan. Ich kannte die Serie natürlich Ja. sehr gut, aber ich fand eigentlich, dass diese Staffel fast mit die beste war, weil irgendwie ich fand, das war alles irgendwie frischer, es waren neue Ärzte dabei und ich habe dann so gedacht, na jetzt könnte man eigentlich wieder sozusagen eine neue Staffel machen und mit den Ärzten weitermachen, aber ja, hat ja dann leider nicht geklappt. Genau, da hatten sie das versucht, nochmal neu aufzulegen. Genau. Naja, aber ich glaube, die lief ja bis zu dem Zeitpunkt auch schon 9 Jahre vielleicht 9 Jahre, oder 8 Jahre. 9 Staffeln, genau. Also ich meine, klar, irgendwann ist ja auch mal Schluss, Das muss war die man ja auch neunte mal sagen. Staffel, genau. Aber die hätte ich gerne weitergesprochen. Also da hätte es mich gefreut, wenn das weitergegangen wäre. Sprichst du denn lieber alleine oder mit deinen Kollegen vor dem Mikrofon? Was sind denn so die größten Unterschiede? Also ich spreche viel, viel lieber mit meinen Kollegen zusammen, weil es erstmal viel, viel lustiger ist, wenn man zu mehreren im Studio ist. Der Unterschied ist, wenn man alleine spricht, schafft man natürlich viel, viel mehr Takes, als wenn man mit jemandem zusammenspricht. Es geht natürlich alles viel schneller. Aber, und ich kenne das noch von früher, als ich mit Synchron angefangen habe, da hat man fast immer im Studio zusammengesprochen. Also man war wenigstens zu zweit oder zu dritt, manchmal auch zu viert, je nachdem, welche Rollen gerade zusammen waren. Und ich finde, wenn man mit jemandem zusammen im Studio ist und man spielt miteinander, dann macht man doch mal ganz, ganz andere Sprechbögen, als man sie vielleicht macht, wie wenn man allein im Studio ist und sich die Frage vorher nur denkt. Also irgendwie spielt man doch ganz anders, wenn wirklich jemand dabei ist, mit dem man das zusammen aufnimmt. Also ich finde es eigentlich fürs Spiel her und für die Produktion insgesamt finde ich es besser, wenn man zu mehreren im Studio ist. Und ich hoffe, dass der Trend auch wieder ein bisschen mehr dorthin geht, weil im Moment ist es ja so, dass man nur allein aufgenommen wird und wenn man wirklich mal alle 2 Monate mit jemandem zusammenspricht, dann freut man sich und dann glaubt man das gar nicht, dass man jetzt wirklich wieder mit jemandem zusammen im Studio ist. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn das wieder dahin zurückgeht, dass man zu mehreren im Studio ist. Würde ich ganz toll finden. Gibt es denn bereits ein ganz besonderes Erlebnis im Synchronbereich für dich, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich? Früher, als ich klein war und man so die Anfänge hatte, dann war das immer noch so. Gerade wenn man Anfänger war, dann kam ab und zu dann der Regisseur aus dem Regieraum ins Studio rein, also zu dir, ins Atelier, hat sich dann neben dich gestellt und hat gesagt, pass auf, du musst das jetzt doch mal anders machen und so machen. Und das war für mich immer der Moment, oh Gott, jetzt kommt der Regisseur rein, jetzt habe ich was ganz, ganz Großes falsch gemacht Ja. und jetzt war das nicht richtig. Und das waren aber eigentlich die besten Lehrmeister, also die dann wirklich mal reingekommen sind und die dann gesagt haben, so pass auf, du musst das so und so machen. Von denen hat man auch wirklich am meisten gelernt. Also das ist so ja, also wo ich so ein bisschen Angst hatte früher, aber es war eigentlich auch die beste Erfahrung und ja, also ich muss sagen, eigentlich ist fast jeder Tag im Studio schön. Also es gibt jetzt eigentlich keine negativen Erinnerungen, die ich habe. Es macht jeden Tag Spaß, aufs Neue. Gibt es denn vielleicht einen Synchronsprecher oder eine Sprecherin, die du so zu deinen Favoriten zählst oder vielleicht als Vorbild oder jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Treffen tue ich die ja eigentlich immer fast alle. Man sieht Ja. sich ja dann doch irgendwie immer mal in den Studios und auf dem Flur. Also wen ich als Sprecherin mit am besten finde, ist Ulrike Stürzbecher und Martina Träger. Die finde ich, die sind vom Spiel her und von den Stimmen her sensationell. Und die machen das einfach so grandios. Denen muss man nicht viel sagen, wie sie was machen müssen. Die sprechen und sie spielen sofort und hören sich beide auch so toll an. Und das ist so, ja, das sind eigentlich so die Sprecherinnen, die ich am tollsten finde. Und von den Sprechern finde ich natürlich Thomas Nero Wolf, Gerrit Schmidt-Voss und Dennis Schmidt-Voss und Robin Kahnmeier sensationell von den Männern her. Also die sind auch total klasse. Die höre ich auch immer gerne und den hört man zu, die findet man toll und da muss man auch nichts weiter machen. Die können das einfach und ja, die finde ich klasse. Wie siehst du denn so die Entwicklung der deutschen Synchronbranche in den letzten Jahren? Also es gibt, also sie ist viel, viel schneller geworden. Also es muss alles viel, viel schneller gehen als früher. Es muss schneller getextet werden, es muss schneller gesprochen, schneller aufgenommen werden. Man muss einfach mehr schaffen als früher und man lässt sich oder beziehungsweise viele lassen sich einfach nicht mehr so viel Zeit wie früher. Früher war es so, dass man in einer Stunde 25 Takes gesprochen hat. Heute ist man zwischen 35 und 40 Takes in der Stunde und das, ich finde, da leiden manche Produktionen etwas drunter. Und ich glaube aber nicht, das denken ja manche, aber ich denke das nicht. Ich glaube nicht, dass es weniger zu sprechen geben wird in nächster Zukunft, weil ich finde, so wie sich das Fernsehen entwickelt, dass man sich seine eigenen Programme zusammenstellt, sich seine eigenen Sender sucht, will man ja auch eine große Auswahl an Projekten haben. Und es wird im Moment so viel gemacht und synchronisiert wie schon seit Jahren nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass dieser Trend in nächster Zeit abnehmen wird, sondern ich denke mal, es wird so bleiben. Wenn nicht, wird es sogar noch mehr werden. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass trotz der Hektik und der Eile, dass man sich doch immer genügend Zeit für die Projekte nimmt, dass sie auch gut werden. Das tun einige nicht, aber ich bin da wirklich immer noch so, dass ich das alles so professionell und gut machen möchte, dass es am Ende gut wird und nicht, dass es, nur weil es in der Schnelle fertig werden muss, dass es dann nur halb gut ist. Hast ja schon anfangs genannt, Game of Thrones ist ja zum Beispiel so ein Beispiel. Das ist ja schon mit dem Start der amerikanischen Folge, kriegt man ja eine Woche später schon die deutsche Folge zu sehen meistens. Ja. Es geht ja wirklich sehr, sehr schnell, gerade in Zeiten von Netflix, Watch Ever und den ganzen ja Online-Streaming-Angeboten. Ja. Da leidet, finde ich, also bei Game of Thrones, finde ich, merkt man das jetzt nicht. Es gibt nur gerade so einen Trend im Moment, wie du schon gerade sagst, die Folge wird in Amerika ausgestrahlt und dann kurze Zeit später bei uns. Und jetzt gibt's auch noch diesen Trend, dass man versucht, das zeitgleich in allen möglichen Ländern auszustrahlen. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil das Material muss rechtzeitig ausgeliefert werden. Es muss schnell getextet werden. Die Sprecher müssen zur Verfügung stehen, was natürlich auch nicht immer der Fall ist und der Fall sein kann. Aufgrund dessen sind schon einige Festrollen umbesetzt worden, weil die in der Zeit gerade nicht konnten oder weil sie im Urlaub waren oder wie auch immer. Und das finde ich, das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil das nimmt dem Ganzen wieder die Professionalität und ich hoffe mal nicht, dass sich dieser Trend durchsetzen wird. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich so passiert, weil da muss alles so gut funktionieren und wir können ja jetzt auch nicht ständig die Feststimmen umbesetzen, nur weil man gerade nicht zur Verfügung steht oder zur Verfügung stehen kann. Also da hoffe ich mal, dass man dann einem doch ein bisschen mehr Zeit einräumt. Und was hältst du dann von Aussagen wie die Synchronisation ist sowieso schlecht oder der Originalton ist immer besser? Davon halte ich gar nichts, weil das einfach nicht stimmt, weil wir in Deutschland, wir geben uns die meiste Mühe, was die Synchronisation angeht. Man hört das, man sieht es, dass es wirklich gute Arbeit ist, was wir machen. Und ich finde auch nicht, dass das Original immer besser ist. Die deutsche Synchronisation ist eine der besten überhaupt und texte ja auch selber Synchronbücher und ich gebe mir selber so viel Mühe, dass das gut klingt, dass es gut aussieht und es ist einfach nicht schlechter. Und wer sich's im Original angucken will, der kann das gerne tun. Es bleibt ja jedem selber überlassen, aber ich stehe natürlich voll und ganz hinter der deutschen Synchro. Vollkommen klar. Ja. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder den Anime vorher an oder hast du damals gar keine Zeit für, beziehungsweise kriegst du auch nicht die Möglichkeit dazu? Also früher war das noch so, wenn man einen größeren Film oder eine größere Serie bekommen hat, dann hat man das Material bekommen, das konnte man sich dann vorher angucken, das bekommt man heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Man kann sich das natürlich im Internet angucken und das mache ich dann auch und gucke mir das dann auch an und lese mir durch, um was es geht. Aber wie du schon sagst, manchmal habe ich auch nicht die Zeit, aber bei größeren Rollen mache ich das eigentlich immer. Also soweit man das sehen kann und rausfinden kann, klar, weil man ist ja auch neugierig. Man will ja auch wissen, wie ist die neue Rolle, wie ist das angelegt, worum geht es und klar, also das findet man ja auch heutzutage auch noch viel, viel schneller raus. Das ist natürlich auch einer der Vorteile des Internets und von YouTube und so weiter, dass man das natürlich sehen kann. Doch, das mache ich schon, ja. War dir denn schon mal eine Textzeile oder generell was im Synchron peinlich, was du gesprochen hast? Nee, eigentlich nicht. Es gibt immer Sachen, die sind tierisch lustig. Dann gibt's natürlich auch mal Texte, wo man sagt, na ja, hätte man jetzt auch ein bisschen witziger machen können, aber nee, peinlich eigentlich nicht. Nö. Nö. Du hast gerade schon gesagt, Lucy Bennett aus Scrubs liegt dir am Herzen als Charakter, als deine gesprochene Figur. Gibt es denn vielleicht noch irgendwie so eine Figur oder einen Charakter, wo du sagst, Mensch, da verbinde ich irgendwas mit oder das ist was ganz Besonderes gewesen? Ja, ich die Amy Davidson aus Meine wilden Töchter, die ich gesprochen habe, das war meine allererste Sitcom, die ich hatte. Und die hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich durfte die auch, wenn sie in kleineren Rollen woanders aufgetreten ist, durfte ich sie auch Gott sei Dank immer wieder sprechen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt und ein paar Rollen mehr bekommt. Also die fand ich wirklich toll, weil das war auch eine tolle Sitcom. Und gerade die erste Sitcom, die vergisst man nicht. Also mir geht's zumindest so. Ja. Und die hat mir super viel Spaß gemacht. Und die liegt mir wirklich auch noch am Herzen. Also sobald ich die irgendwo sehe und dass ich die sprechen darf, freue ich mich total. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich sehe, aha, da hat jemand gut recherchiert, ich habe die schon mal gesprochen, dann freue ich mich immer umso mehr. Gerade an Sitcoms kommt ja auch jetzt einiges nach Deutschland. Sprichst du gerne Sitcoms? Also eigentlich, ja, ich spreche sehr, sehr gerne Sitcoms, aber ich habe leider noch nicht so viele sprechen können. In Two and a Half Men warst du ja schon mal zu hören. Ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, das ist natürlich, ich habe auch in The Big Bang Theory hatte ich auch eine kleine Rolle, aber das ist ja immer so, kleine Rollen, das macht dann super viel Spaß, dann ist man gerade eingesprochen, dann sagt man sich, oh wunderbar, jetzt kann es richtig losgehen und dann ist das natürlich auch schon wieder vorbei. Also sobald eine Sitcom da ist, wo ich drin bin, würde ich mich tierisch freuen. Also klar, sofort, würde ich sofort machen. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Nee, bisher noch nicht, also... Immer erst dann, wenn man mich gefragt hat, was machst du denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Synchronsprecherin. Und dann, stimmt, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Aber so, dass jetzt jemand gesagt hat, bist du nicht die Stimme von, das ist mir bisher noch nicht passiert. Leider, aber vielleicht kommt's ja noch. Gab es denn dann schon mal eine Rolle, in welcher du dich wirklich fehlbesetzt gefühlt hast? Ja, das gab es auch schon mal, aber das sind dann auch wirklich Rollen gewesen, die dann auch einmalig waren. Also ich glaube, das muss sehr, sehr schwer sein, wenn man für eine Serienrolle besetzt wird und man sich mit dieser Rolle gar nicht wohlfühlt. Also wenn man die dann wirklich durchgehend sprechen muss und soll, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann glaube ich, dass das für einen sehr, sehr schwierig ist. Aber dadurch, dass das Gott sei Dank bei mir nur kleine Rollen waren, wo ich dann gesagt habe, naja, fühle ich mich jetzt nicht so wohl oder da passe ich nicht so rauf. Ich habe das natürlich gemacht, aber dann sagt man, gut, ist jetzt auch vorbei. Hat jetzt nicht so gepasst. Aber das kommt relativ selten vor, Gott sei Dank. Also vielleicht ein, zweimal im Jahr, dass man sagt, na gut, hätte ich mich jetzt vielleicht nicht drauf besetzt, aber das ist dann auch nicht weiter tragisch. Meistens passt das von den Rollen her, die man besetzt wird. Hast du denn durch deine Arbeit schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt so für dich als kleinen Geheimtipp, wo du vielleicht gar nicht drauf gekommen wärst? Gute Frage. Also was ich als Serie super finde, ist zum Beispiel Shameless. Ich finde, diese Serie ist genial. Oh, nicht, super, dass du das sagst. super, dass du es sagst. Also die Serie ist so gut. Also ja. die kennen wirklich so wenige in Deutschland und die ist so klasse. Ja. Ich hätte dich auch noch zu deiner Rolle als Mandy Milkovic gefragt, weil ja. Die ist so klasse, die Serie. Ja. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Die ist so gut. Ich meine, die ist wirklich krank, diese Serie. Das muss man ja auch mal wirklich sagen. Also da passieren ja Sachen, da würde man im Traum nicht drauf kommen, was die sich da auch trauen. Also das ist, und ich finde ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, der den Vater... William H. Macy. Genau. Der spielt so sensationell. Also der ist so klasse und ich bin jetzt schon so gespannt auf die nächste Staffel, weil ich mir die auch natürlich angucken möchte. Und ich durfte jetzt auch, wo wir wieder zu den Feststimmen kommen, die Mandy Milkovic, die hat jetzt in irgendeiner anderen Serie eine kleine Rolle gehabt, wo sie mich dann auch besetzt haben, weil ich die in Shameless spreche. Und da habe ich mich auch wieder tierisch gefreut, weil ich gesagt habe, ach, das ist meine Mandy. Und da freut man sich natürlich ungemein. Und ich habe zwar in der Serie nie mitsprechen können dürfen, also hat irgendwie zeitlich nicht geklappt, aber welche meine absolute Lieblingsserie ist Nip Tuck. Okay. Also die finde ich auch, die ist von den Effekten her, von der Maske her, von den Geschichten her auch sowas von toll. Und diese großen, auch älteren Schauspieler, die da alle mitspielen, von Richard Chamberlain über Catherine Deneuve und was weiß ich, wer da noch alles mitgespielt hat in all der Zeit. Das finde ich ist auch eine Serie, die auch völlig untergegangen ist, leider. Ja. Mit den zwei Schönheitschirurgen. Also das ist so eine klasse Serie. Und die hat auch, das ist auch eigentlich die einzige Serie, die ich kenne, die es geschafft hat, wirklich einen richtig guten Abschluss zu finden. Die war dann nach der 5. Staffel vorbei, oder ich glaube nach der 6., ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Und sie hatte ein perfektes Ende, es wurde alles gesagt, es war bis zur letzten Sekunde spannend und das wurde dann also hinten nicht so, ja, so langweilig, wo man sagt, ach komm, jetzt hört mal auf, sondern Das war wirklich ein grandioses Ende und ja. Ja, das ist leider das Problem bei vielen Serien, ne? Umso länger die gehen, umso höher werden die Erwartungen an das Ende und am Ende kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Richtig. Und ich finde, das beste Beispiel dafür ist Homeland. Da soll es jetzt eine 4. Staffel geben oder die wird schon gerade gedreht und ich finde, da hätte man jetzt nach der 3. Staffel einfach aufhören müssen. Es war so spannend. Ich habe zitternd vorm Fernseher gesessen und habe, also es ging spannender nicht mehr und ich glaube nicht, dass man das schafft, nochmal aufzuholen. Ja, Homeland habe ich auch die ersten beiden Staffeln jetzt gesehen und ich habe jetzt gerade die 3. Staffel angefangen. Ja, naja, dann mir auch sehr, bisher sehr gut gefallen, also wie du sagst, schon sehr spannend. Ich sag mal, was mir persönlich jetzt nicht gefallen ist, war die Liebesgeschichte zwischen beiden, also diese Liebesgeschichte, die einen sehr zentralen Punkt einnimmt, das wirkte sehr erzwungen, fand ich ein bisschen, aber ansonsten muss man sagen, ist das schon eine sehr gute Serie, klar. Ja, absolut. Und das Finale ist wirklich so spannend und ich finde, da hätte man wirklich sagen müssen, so, das hat sich so aufgebaut, so ein Höhepunkt und jetzt kam das Finale, jetzt ist fertig und jetzt muss man auch aufhören. Weil jetzt, also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt die 4. Staffel unbedingt angucken würde, weil ich weiß, es kann nicht spannender werden. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Interessant. Ja, also kannst du dich drauf freuen. In Detective Conan sprichst du Ayumi und das schon sehr, sehr lange. Hast du dich auf die Rückkehr im neuen Film denn jetzt gefreut? Ja, natürlich. Also wir wissen ja, dass immer so pro Jahr ein Conan-Film rauskommt und das ist, ich spreche ja meistens mit dem Fabian Hollwitz zusammen, der den Mitsuhiko spricht. Ja. Und weil wir sind ja die Detective Boys und da passt das natürlich, dass wir dann zusammenbesetzt werden und wir freuen uns immer, wenn wir uns dann, und wir sehen uns meistens auch wirklich nur einmal im Jahr zu Conan. Und das ist immer so wie so ein kleines Highlight im Jahr. Da weiß man dann, ja super, jetzt geht's wieder los. Und das ist ja auch eine Serie, wo man wirklich denkt, die wird noch ewig laufen. Also das ist so, die spreche ich so lange und es macht immer wieder Spaß. Und es ist zwar eine meiner, eine der Rollen, wo ich wirklich am höchsten sprechen muss von der Stimme her, aber funktioniert immer noch. Und solange das noch funktioniert, mache ich mir gar keine Sorgen. Da kann ich die auch noch sprechen bis zum geht nicht mehr. Funktioniert ja auch noch bei Tobias Müller, der spricht ja dann den. Den Conan, der muss ja auch sehr hoch jetzt mittlerweile. Ja. Also der muss sich halt immer anstrengen, aber der freut sich auch. Also eigentlich freuen wir uns wirklich immer alle, wenn wir wissen, ja, jetzt kommt der neue Conan-Film, jetzt ist es wieder soweit. Also, ja. Ist ja dann schade, dass die Serie nicht fortgesetzt wird. Dann hättet ihr wahrscheinlich noch mehr Arbeit. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber ich finde, so ist das ja auch okay. Dann kommt halt eben einmal im Jahr ein Film raus und ist doch auch schön. Ich finde das auch gut. Ich finde das super. Ja. Du sprichst Yui in K-On!. Wie gefällt dir denn die Serie und wie waren die Synchronarbeiten? Also ich fand die Serie sehr, sehr niedlich, muss ich sagen. Und also ich habe ja schon viele Anime-Sachen gemacht und das fand ich eigentlich mit einer der süßesten Rollen, weil ich habe viele Animes gemacht halt mit Kämpfen und so weiter. Und da ging es halt wirklich um Musik und also um ganz normale Mädchen, die in der Schule sind und da ihre Musikgruppe haben und also die Synchronarbeiten waren für mich persönlich sehr anstrengend, weil die ja für mich auch sehr hoch angelegt ist und weil man bei Anime halt doch immer noch ein bisschen mehr chargieren muss und noch ein bisschen übertriebener spricht als bei anderen Zeichentricksachen, also von daher ist es von der Stimme her etwas anstrengender, aber ansonsten fand ich die eine mit der süßesten Anime-Serien, die ich je gemacht habe, also die habe ich gerne gemacht. Da gab es ja dann auch einen Film noch und... Genau. Könntest du dir denn... bei K-On! Vorstellen, dass man die Lieder auch ins Deutsche übersetzt hätte, also dass du das auch gesungen hättest dann? Also ich hätte das nicht gesungen, weil ich bin so ein, also ich singe bei Synchronarbeiten nie, also ich überlasse das dann den Profis, die können das viel, viel besser als ich. Okay. Aber ich finde eigentlich, dass man so eine Lieder, die auf Japanisch sind, das hört sich doch so süß an, ich finde, das kann man auch wirklich im Original lassen. Ja. Also ich finde nicht, dass man jeden Song übersetzen muss. Da kann man eigentlich fast immer nur verlieren, finde ich. Und warum soll man nicht mal einen japanischen Song nachsingen, wenn man das so toll findet? Also ich finde, das kann man ruhig im Original lassen und dann soll man sich das anhören. Und dann singt man mit, lernt man Japanisch, ist doch auch schön. Ich finde das besser so. Mhm. Lifa in Sword Art Online ist auch einer deiner Rollen. Wie hat dir diese gefallen? Demnächst kommt ja auch Staffel 2 raus und dann bist du ja auch wieder zu hören. Ja, Ach, ich fand das eigentlich auch ganz witzig. Also die ist ja auch sehr, sehr tough gewesen und ich mag ja diese toughen Rollen sehr gerne und ja, also mir macht das Spaß. Ich freue mich, wenn jetzt die zweite Staffel kommt. Wann kommt die denn? Ich weiß, dann weißt du wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Ja, also die ist zur Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD fürs nächste Jahr angekündigt. Und ich denke mal so, die ersten Folgen werden schon synchronisiert zu diesem Ah, Zeitpunkt. okay. Naja, dann kann es nicht mehr lange dauern. Ja. Du hast gesagt, bist auch öfter mal in Anime zu hören, wo viel gekämpft wird, so ja auch in Ikitusen als Hakufu. Und Ja. also so diese Kämpfe Ja. so zu machen, dass man da so mittendrin ist. Liegt dir das denn auch? Ja, na klar, liegt mir das auch, aber es ist halt megamäßig anstrengend. Also das Ja. mit Iggy Thusen, das war halt wirklich, das ist ja so eine Mischung aus ja, so leicht hysterisch und die war ja auch ein bisschen naiv, wenn ich das jetzt mal sagen darf, und dann immer Ja. mit diesen Kämpfen zwischendurch. Also es ist halt wirklich damals sehr anstrengend gewesen, kann ich mich erinnern. Und es waren auch sehr gebündelte Termine, also wo man dann wirklich sehr, sehr viele Takes machen musste, das Ja. weiß ich noch. Und das Kämpfen ist eigentlich so für die Stimme das Anstrengendste. Also das Okay. ist dann, da muss man dann wirklich aufpassen, dass man sich dann auch schont und dann auch sagt, okay, jetzt müssen wir mal kurz eine Pause machen, weil das strengt einen wirklich sehr an. Also ich bin dann lieber für Animes mit einer schönen Geschichte und wo es halt nicht ganz so viel ums Kämpfen geht, muss Und ich sagen. Fanservice, also da blitzt immer wieder ein Höschen auf, ne? Ja, natürlich, ja klar, das ließ ich natürlich nicht vermeiden, habe ich natürlich auch einige gemacht, aber naja, wer drauf steht. Ja, genau. Die Anforderungen an eure Arbeit sind dennoch wirklich hoch. Gibt es denn Rollenangebote, bei denen du wirklich nervös bist, dem Original gerecht zu werden? Ja, also wenn man weiß, das ist jetzt ein großer Kinofilm zum Beispiel, wo ein riesen Casting dann auch zum Beispiel hintersteckt, also da ist man schon ein bisschen nervös, eigentlich nicht, weil man macht es ja nun schon ewig lang, aber man hat erstmal sehr großen Respekt vor der Rolle oder sehr große Ehrfurcht erstmal und man will das natürlich so gut wie möglich machen, aber sobald man am Pult steht und anfängt zu sprechen, ist man drin und dann vergisst man das eigentlich, dass man irgendwie vorher nervös war, und dafür hat man ja auch die Regisseure und Regisseurinnen, die einen dann dorthin führen und sagen, wie die Rolle angelegt ist. Aber ansonsten richtig nervös bin ich eigentlich nicht mehr nach all der Zeit. Ist dann eher so ein positiver Druck, so ein bisschen. Genau. Man freut sich, dass man eine super Rolle hat und dass es ein guter Film oder eine gute Serie wird, und dann will man, dass das so gut wie möglich ist. Aber sobald man drin ist, ist man drin, und genau. Also es ist eigentlich, wie du schon sagst, positiver Druck ist ein sehr guter Begriff dafür. Genau. Könntest du dir denn dann vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Nee, eigentlich nicht. Beziehungsweise ich habe ja angefangen, oder beziehungsweise ich habe ja Jura studiert, aber da war immer im Hinterkopf, irgendwann müsste ich mich halt komplett für die Juristerei entscheiden und dann das Synchron weglassen, weil das geht halt beides irgendwann zeitlich nicht. Und ich habe immer Angst vor diesem Moment gehabt, und ich habe jetzt einfach so für mich in den letzten Jahren entschieden, dadurch, dass ich so viel mache, dass die Kunst doch meine Berufung ist, und mittlerweile kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Und es macht mir immer noch so solchen Spaß. Und nee, also ich bin dann leider doch durch und durch Künstlerin, wie ich dann entdeckt habe. Also was heißt leider? Also ich freue mich ja drüber, aber ich habe es halt erst relativ spät gemerkt, dass es so ist. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Also man sollte, wenn man das machen möchte, man darf auf jeden Fall keine Hemmungen haben, Emotionen von jetzt auf gleich spielen zu können. Also das darf einem nicht peinlich sein. Man muss doch schon sehr selbstbewusst sein, um das machen zu können. Man muss seine Stimme und seine Atmung sehr gut kontrollieren können. Und ich finde, man muss sich einige Zeit über die Menge, also über die Ensemblesprecherei ausprobieren, weil nur so kriegt man erstmal ein Gefühl, wie das Ganze überhaupt abläuft, und diese Fähigkeit, sofort die Stimme so einzusetzen, wie man es möchte, das dauert eine ganze Zeit lang. Das kann man auch nicht von jetzt auf gleich. Man macht am Anfang spezielle Bögen, die man rausnehmen muss. Also man darf nicht so einen Singsang machen, wenn man spricht. Und das finde ich, das ist eine Sache, die kann man eigentlich erst nach ein paar Jahren richtig gut beherrschen. Also man muss sehr, sehr viel üben, finde ich. Und weil nur dann wird es gut, und man muss sich auch sehr, sehr viel sagen lassen und das dann auch annehmen, was einem gesagt wird. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Also ich freue mich, dass die deutsche Synchron-Fangemeinde so groß ist. Ich hoffe, dass sie auch noch weiter wächst. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Arbeit wirklich immer als positiv und gut angesehen wird. Wir geben uns als Sprecher, als Autoren, als Regisseure wirklich die größte Mühe, jedes Projekt gut zu machen. Und man darf nicht vergessen, dass vieles in den Händen der Redakteure und der Sender liegt, warum manche Sachen sich dann nachher vielleicht nicht so gut anhören oder nicht so gut aussehen. Aber wir geben uns immer die größte Mühe, dass wir alles gut machen. Und da finde ich, da sollte man auch weiterhin Fan von der deutschen Synchro bleiben. Und ich hoffe, dass ich noch viele Projekte mache, die viele Menschen erfreuen und dass sie Spaß daran haben, mir zuzuhören. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Interview, Julia. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant. Ja, mir auch. War wirklich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich natürlich weiterhin über eure positiven Wertungen, über eure Unterstützung zu dem Format. Und ihr dürft mir natürlich in den Kommentaren weitere Fragen an die Sprecher schreiben. Und wir sagen dann für diese Ausgabe tschüss.